Da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung Fleisches und Geistes und Heiligkeit herstellen in Furcht Gottes. Gewähret uns Eingang bei euch, wir haben niemand beleidigt, niemand zugrunde gerichtet, niemand übervorteilt. Ich rede nicht, um zu verurteilen. Habe ich doch zuvor gesagt, dass ihr uns im Herzen liegt auf Todes- und Lebensgemeinschaft. Ich bin voll Zuversicht euch gegenüber, voll Ruhmes über euch, ich habe Trost die Fülle, Freude im Überfluss bei aller unserer Trübsal. Wie wir nach Makedonia kamen, da gab es bei uns überall keine Erholung für das Fleisch, nichts als Bedrängnis, von außen Kämpfe, innen Furcht. Aber der Gott, der die Niedrigen tröstet, hat uns mit der Ankunft des Titus getröstet, nicht durch sein Kommen allein, sondern auch durch den Trost, den er von euch erhalten hatte, da er uns berichtete von eurem Verlangen, eurem Jammer, eurem Eifer für mich, da schlug es bei mir in Freude um. Wenn ich euch mit meinem Briefe auch betrübt habe, so ist es mir nicht leid. War es mir auch leid, denn ich sehe wohl, dass jener Brief euch, wenn auch nur für den Augenblick, betrübte, so freue ich mich jetzt, nicht dass ihr betrübt wurdet, sondern dass ihr betrübt wurdet zur Reue. Denn ihr wurdet nach göttlicher Weise betrübt, auf dass ihr auch in gar nichts von uns aus zu Schaden kämet. Denn die göttliche Betrübnis wirkt eine Reue zum Heile, die man nie bereut. Die Betrübnis der Welt aber wirkt den Tod. Seht doch diese göttliche Betrübnis, die ihr erlebt habt, wie hat sie euch zum Ernste getrieben, ja zur Verteidigung, zur Entrüstung, zum Schrecken, zur Sehnsucht, zum Eifer, zur Vergeltung. Alles habt ihr getan, euch rein in der Sache zu beweisen. Nun denn, was ich euch auch geschrieben, es geschah nicht wegen des Beleidigers oder wegen des Beleidigten, sondern um euren Eifer für uns offenbar werden zu lassen in eurer Mitte vor Gott. Darum haben wir unseren Trost gefunden. Zu unserem Troste wurden wir aber erst recht hoch erfreut durch die Freude des Titus darüber, dass sein Geist bei euch insgesamt seine Erquickung gefunden hatte. So war ich denn nicht zu Schanden geworden, wenn ich mich bei ihm euretwegen gerühmt hatte, sondern wie alles, was wir euch gesagt, wahr gewesen ist, so hat sich auch unser Rühmen bei Titus als Wahrheit ausgewiesen. Und sein Herz ist euch nun umso mehr zugewendet, wenn er denkt an euer aller Willigkeit, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfindt. So freue ich mich, weil ich mich in allem auf euch verlassen kann.